Der oberste Führergenosse Kim Jong-un leitete den Wettbewerb der Panzerbesatzungen der koreanischen Volksarmee 2017. Am Wettbewerb beteiligten sich die Panzerbesatzungen aus den großen Truppenverbänden. Beim Wettbewerb hatten die Panzer, die nach der durch Los entschiedenen Reihenfolge der großen Truppenverbände starteten, 8 Hindernisse auf der 3,6 Kilometer langen Strecke zu überwinden, um die Schüsse auf bewegliche und unbewegliche Ziele abzufeuern. Die Rangordnung wurde nach der Gesamtwertung von Fahren und Schüssen entschieden. Nachdem Kim Jong-un an der Kontrollstelle einen Bericht über den Plan des Wettbewerbs hörte, gab den Befehl zum Beginn des Wettbewerbs. Beim Blick auf die Panzer, die ganz schnell verschiedene Hindernisse überwanden und stürmisch brausten, sagte er, die Panzer hätten ausgezeichnete Leistungen. Sie überstiegen auch die Stalinflügel im höchsten Tempo. Es sei wirklich hervorragend. Der Panzer sei Symbol und Eisenfaust der Volksarmee. Beim Wettbewerb belegte die 105. Solo-Panzergarde-Division Ryugyongsu den ersten, der 966. Große Truppenverband den zweiten, der 567. Große Truppenverband den dritten, der 313. Große Truppenverband den vierten, der 233. Große Truppenverband den fünften, der 604. Große Truppenverband den sechsten, der 593. Große Truppenverband den siebten, der 287. Große Truppenverband den achten, der 337. Große Truppenverband den neunten, der 324. Große Truppenverband den zehnten, der 526. Große Truppenverband den elften, der 549. Große Truppenverband den zwölften, der 264. Große Truppenverband den dreizehnten, der 757. Große Truppenverband den 14., der 671. Große Truppenverband den 15. Platz. Kim Jong-un betonte, der heutige Wettbewerb habe es gut gezeigt, dass die Panzersoldaten der koreanischen Volksarmee zu den tapferen Kämpfern entwickelt worden seien, die mit ihren Panzern durch ihre Operationsfelder für die Befreiung Südkoreas fahren und dabei ihre Kampfmissionen selbstständig und geschickt erfüllen können. Weiter gab er Hinweise auf die Vervollständigung der Kampfbereitschaft der Panzertruppen und Truppeneinheiten. Danach führte er mit den Panzersoldaten, die beim Wettbewerb teilnahmen, ein Gespräch. Er sagte lobend, die Einheit, die beim heutigen Wettbewerb triumphiert habe, sei das Vorbild der ganzen Armee bei der Kampf- und politischen Schulung des neuen Übungsjahrs in der ersten Periode. Kim Jong-un äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass alle Panzersoldaten im Krieg stürmisch vorwärts brausen und mit ihren Panzern die feindlichen Stellungen zerquetschen werden, und ließ sich mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen.